Hallo, liebe Geschwister und sonstige Interessierte, herzlich willkommen zu dem kurzen Video. Muss man den Sabbat halten? Die Beantwortung dieser Frage hat Dr. Fruchtenbaum vorgenommen im Rahmen eines mehrteiligen Vortrages, die Zukunft der Gemeinde. Und da hat er auch die Möglichkeit geboten, Zuschauerfragen zu stellen. Und eine dieser Zuschauerfragen war eben, muss man den Sabbat halten? Und hier geht er eben als messianischer Jude in seiner prägnanten Form kurz und knapp darauf ein und zeigt, wie unsinnig das doch ist, wie das heute im Allgemeinen gelebt wird für die Nichtjuden. Viel Freude dabei. In Deutschland glauben leider immer mehr Menschen, den Sabbat halten zu müssen. Was sagst du dazu? Ebenso halten sich viele für geistliche Juden. In Germany, more and more believers, I guess, think they have to keep the Sabbath. What is your opinion on that? And furthermore, some of them consider themselves as being spiritual Jews. I hope someday they paid the price for being a Jew. Ich hoffe, dass sie eines Tages den Preis dafür bezahlen werden, Jude zu sein. First of all, the Sabbath was part of the Mosaic law given only for Israel. Erstens, der Sabbat ist Teil des mosaischen Gesetzes und das Gesetz richtete sich ausschließlich an Israel. The Sabbath was the sign of the Mosaic covenant. Der Sabbat war das Zeichen des mosaischen Bundes. And the Sabbath was never observed before Moses. Und der Sabbat wurde vor Mose nie gehalten. So from Adam until Moses, there's no record of anyone keeping the Sabbath. Von Adam bis Mose gibt es keine einzige Aufzeichnung davon, dass jemand den Sabbat gehalten hätte. And we have four different law codes before the Mosaic law code with many commandments, but keeping the Sabbath was never one of them. Und wir haben vier Gesetzgebungen vor dem mosaischen Gesetz und in keiner dieser vorangegangenen Gesetzgebungen gab es auch nur einmal die Aufforderung, den Sabbat zu halten. Even in the first Moses chapters 1 and 2, the word Shabbat, Sabbath, is not used. Sogar in 1. Mose 1, Vers 2 ist das Wort Shabbat für Sabbat nicht erwähnt. Well, it just calls the seventh day the seventh day. Wenn es um den siebten Tag geht, dann wird er einfach nur der siebte Tag genannt. The first time you have a Sabbath mentioned in the Sabbath commandment is in the second book of Moses, chapter 16. Das erste Mal, dass überhaupt der Sabbat in einem Gesetz erwähnt und geboten wird, ist in 2. Mose 16. And there are different reasons given why the Sabbath was observed, but for every reason given, it applies only to Israel. Aber und es gibt verschiedene Gründe, warum der Sabbat des mosaischen Gesetzes gehalten werden soll, aber alle diese Begründungen beziehen sich alle auf Israel. It's a sign that of the Mosaic covenant. Es ist ein Zeichen des mosaischen Bundes. It's a sign that God delivered Israel out of Egypt. Es ist that God brought Israel out of Egypt. Es ist zweitens ein Zeichen, dass Gott Israel aus Ägypten geführt hat. God brought no church out of Egypt. Gott hat keine Gemeinde aus Ägypten geführt. It's a sign that God has set the Israel apart from all other nations. Es ist des Weiteren ein Zeichen dafür, dass Israel aus allen Nationen abgesondert ist. Every reason for keeping the Sabbath is only relevant to Israel. Alle Gründe, die uns die Schrift für das Einhalten des Sabbats gibt, stehen alle in Verbindung mit Israel. And the Sabbath law is in force only as long as the Mosaic law is in force. Und das Sabbatgesetz ist nur so lange gültig, solange das mosaische Gesetz in Gültigkeit hat. The Mosaic law ended with the death of the Messiah. Und die Gültigkeit des mosaischen Gesetzes endete mit dem Tod des Messias. A new law code is called the law of the Messiah. Es gibt eine neue Gesetzgebung, das Gesetz Christi. Many of the commandments of the Mosaic code was repeated in the Messianic code. Und in der Tat werden einige der mosaischen Gesetze in diesem Gesetz Christi wiederholt. And keeping the Sabbath was not one of the commandments repeated. Aber den Sabbat zu gehalten war nicht ein Gebot, was im Gebot in dem Gesetz Christi wiederholt wurde. And most of these Christians that feel they have to keep the Sabbath don't always understand what the Sabbath was for. Und viele der Christen, die heute behaupten, wir als Gläubige sollten auch den Sabbat halten, haben kein Verständnis dafür, für was der Sabbat eingesetzt wurde. They assume they must keep your church services on the Sabbath. Und da gehen sie so weit und behaupten, wir müssten unsere Gottesdienste am Sabbat feiern. You can ask next time you meet one, you can ask a very embarrassing question. Das nächste Mal, wenn du jemanden so jemanden triffst, kannst du ihm eine eher peinliche Frage stellen. What did Moses ever say to have corporate worship on the Sabbath? Wann hat Moses jemals geboten, zum Gottesdienst auf dem Sabbat zusammenzukommen? Usually the answer I get is all over the place. Und normalerweise kriege ich dann die Antwort überall. So my answer is, if it's all over the place, just name me one place. Und dann sage ich, okay, wenn das überall steht, dann gib mir bitte nur eine Schriftstelle an. They'll say they'll get back to me later and never do. Und dann sagen sie, ja, ich komme auf dich zu, und das geschieht nie. Moses never said have corporate worship on the Sabbath day. Moses hat nirgendwo geboten, zum Gottesdienst auf dem Sabbat zusammenzukommen. He said stay home and rest. Im Gegenteil, bleib zu Hause und ruht. That's why he didn't travel more than a Sabbath day's journey, which was a modern, almost a modern day kilometer. Das ist der Grund, weshalb man nicht weiter als eine Sabbatreise reisen durfte, also nicht mehr wie einen Kilometer. It was like, Lord, you couldn't carry on the Sabbath, you couldn't travel on the Sabbath, you couldn't light a fire on the Sabbath. Aber am Sabbat unter dem mosaischen Gesetz konntest du nichts am Sabbat tragen, du durftest nirgends wohin gehen oder ein Feuer entzünden. So Sabbath was not a day of corporate worship. Also Sabbat war sowieso nie der Tag der gottesdienstlichen Anbetung, wo man zusammenkam. So you have those who claim to be believers and get into their car and drive to their service on the Sabbath. They're breaking the Sabbath week after week after week. Also wenn es tatsächlich heute gläubige Christen gibt, die behaupten, wir müssten den Sabbat halten und sogar am Sabbat zum Gottesdienst zusammenkommen, dann brechen sie Woche für Woche den Sabbat schon in dem Moment, wo sie den Zündschlüssel drehen und zur Gemeinde fahren. They're not staying at home and resting. Denn sie bleiben ja nicht zu Hause, um zu ruhen. In the Mosaic law, corporate worship was allowed only where the tabernacle or temple stood. Unter dem mosaischen Gesetz war die gottesdienstliche Versammlung nur zu der Zeit erlaubt, als der Tempelberg bzw. der Tempel Bestand hatte. So first Shiloh, then Jerusalem. First in Shiloh, then in Jerusalem. Und deswegen erst in Silo und dann in Jerusalem. Now if you lived in Jerusalem, it'd be possible to have corporate worship every Sabbath. Wenn du in Jerusalem allerdings lebst, dann ist es möglich, jeden Sabbat zu einem Gottesdienst zu gehen. Suppose you live in Galilee, a three-day walk to Jerusalem. Aber stell dir vor, du lebst in Galiläa, dann müsstest du 3 Tage laufen, um nach Jerusalem zu kommen. Now pity the Galilean Jew if he had to have corporate worship every Sabbath. Nehmen wir mal an, die Juden, egal ob in Jerusalem oder Galiläa, ist es ihnen geboten, jeden Sabbat zum Gottesdienst zusammenzukommen. He spent 3 days walking up to Jerusalem. Dann muss er 3 Tage lang nach Jerusalem hochlaufen. Have corporate worship on the Sabbath. Trifft sich dort am Sabbat zum gemeinsamen Gottesdienst. Spent 3 days walking back down to Galilee. Dann läuft er wieder 3 Tage zurück nach Galiläa. When he finally got home, he would kiss his wife hello. In dem Moment, wo er zu Hause eintrifft, kann er seine Frau begrüßen und ihren Kuss geben. And then kiss her goodbye. Und sie auch gleichzeitig auch wieder einen Kuss geben, um Tschüss zu sagen. Make a U-turn and get back to Jerusalem in time for the next Sabbath. Kann sich auf der Stelle rumdrehen, damit es schafft, zum nächsten Sabbat wieder in Jerusalem zu sein. He will not be working for 6 days, he'll be walking for 6 days. Also wird er nicht 6 Tage lang arbeiten, sondern 6 Tage lang laufen. And so the Sabbath, there was corporate worship was only commanded 3 times a year. Also gemeinsamer Gottesdienst auf dem Sabbat, dieses Gebot gab es dann nur 3 Mal pro Jahr. Feast of Passover, am Fest des Passas, Feast of Weeks, auf dem Wochenfest, and Feast of Tabernacles, und am Laubhüttenfest. As far as spiritual Jews, the term is never used of Gentile believers. Und dieser Ausdruck geistliche Juden, der gilt niemals nicht-jüdischen Gläubigen. Who's a spiritual Jew? Wer ist ein geistlicher Jude? A Jew who believes in Jesus. Ein Jude, der an Jesus Christus glaubt. And Gentiles believe in Jesus, the spiritual Gentiles, but not Jews. Und die Nicht-Juden, die an Jesus Christus glauben, sind geistliche Nicht-Juden, aber deswegen nicht geistliche Juden. So the spiritual Jews are Jewish believers and not Gentile believers. Also geistliche Juden sind Juden, die zum Glauben gekommen sind, aber nicht Nicht-Juden, die geistlich sind. Schauen wir uns noch mal ganz kurz jetzt die Anmerkungen an. Der Sabbat ist Teil des mosaischen Gesetzes und nur für Israel. Ja, das ist einfach und eindeutig Israel gegeben worden und es gibt keinen Grund, das auf uns, auf die Heiden zu münzen, nur weil wir Christen geworden sind. Wir sind keine Fremdlinge von Israel, wir sind Christen. Der Sabbat ist das Zeichen des mosaischen Bundes. Ja, das ist eben damals durch Mose dem Volk weitergegeben worden am Berg Sinai, ja, und war eben das Zeichen des mosaischen Bundes. Und vor dem Gesetz Mose wurde der Sabbat nie gehalten. Niemals ist jemals irgendwo berichtet worden, dass jemand den Sabbat gehalten hätte. Es gab vorher 4 Gesetzgebungen und es wurde nicht einmal von Gott geboten, den Sabbat zu halten. Er hat zwar gesagt, dass er am 7. Tag ruhte, aber das war niemals ein Gesetz für irgendjemand. Erst unter Mose ist dieses Gesetz gegeben worden für Israel. Und der Sabbat an sich wird überhaupt erst zum ersten Mal erwähnt in 2. Mose 16. Vorher wird nur vom siebten Tag gesprochen, niemals vom Sabbat. Und es war eben auch ein Zeichen für die Herausführung Israels aus Ägypten. Ja, diese Befreiung und dann in die Ruhe zu kommen, das war eben ein Zeichen. Es war auch ein Zeichen für die abgesonderte Stellung Israels. Also die besondere Stellung, die Gott Israel ermöglicht hatte, dieses Volk bekam eben diesen speziellen Ruhetag. Und der Sabbat ist eben nicht Teil des Gesetzes Christi. Er war Teil des mosaischen Gesetzes, was keinem Christen gilt, ja, weder heidnischer noch jüdischer Herkunft. Insofern ist der Sabbat von diesen Personen überhaupt nicht mehr zu halten. Ein konservativer Jude mag ihn halten, ja, weil er nichts anderes kennt. Aber Gott interessiert sich zurzeit nicht sonderlich dafür, sondern allenfalls in der Drangsal. Nie wurde geboten, am Sabbat den Gottesdienst zu halten. Ja? Das, was wir jetzt eben erleben, dass man sich am Sabbat trifft, um Gottesdienst zu halten, ja, aufs Kaffeekochen verzichtet, weil das Arbeit wäre, aber eine lange Hinreise hat, ist überhaupt nicht biblisch. Kein Gottesdienst am Sabbat. Zu Hause bleiben und ruhen ist angesagt. Nicht irgendwo hinfahren, um Gottesdienst stundenlang zu feiern. Ja, es durfte nichts getragen werden, kein Feuer entzündet werden, also auch nicht kochen oder sowas. Und nur einen Sabbatweg weit reisen, circa 1 Kilometer. Insofern können wir alle Tätigkeiten vergessen, wo man mehr als 1 Kilometer hinreisen müsste und noch irgendetwas mitbringen müsste. Das ist am Sabbat nicht geboten. Überhaupt gab es dann, als der Tempel stand, 3-mal Gottesdienst am Sabbat, nämlich bei 3 Festen, Passa, Fest der Wochen und Laubhüttenfest. Ansonsten nicht. Es war auch nicht möglich, dass die Leute anreisen konnten, ja. Der Dr. Fruchtenbaum brachte das Beispiel mit den 3 Tage Anreise, dann kurz zeigen, 3 Tage zurück, kurz die Frau begrüßen und wieder reisen. Vollkommen undenkbar, deswegen galt das nur 3-mal im Jahr. Und dann ist er noch kurz darauf eingegangen, wenn einer behauptet, er wäre ein geistlicher Jude, ja, dann müsste ein Jude erstmal sein. Ein geistlicher Jude ist quasi ein Christ. Ja? Ein geistlicher Jude ist der, der von Gott eben auch geistlich erkannt ist. Aber ein Nicht-Jude kann nie ein geistlicher Jude werden. Ein Nicht-Jude kann immer nur ein geistlicher Nicht-Jude werden. Ja, das war kurz und prägnant und ich glaube, das hat soweit auch jeder verstanden, was für ein Irrsinn es ist, wie der Sabbat heute gehalten wird, von den falschen Personen zu den falschen Zwecken und in einer ganz falschen Art und Weise. Gott befohlen.